Vor dem Einbruch der Dämmerung suchten wir uns einen Rastplatz. Wie kann er in der Luft schweben und weiß leuchten? Und warum? Und dieses schreckliche Heulen war alles Mögliche, nur kein Laut, zu dem ein Mensch fähig wäre. Gleich bei Sonnenaufgang sind wir aufgestanden. So. Peter kochte Tee. Und Justus hatte auf unserer Wanderkarte ein Haus gefunden, das vielleicht 2 Wegstunden von hier entfernt an einem See auf der anderen Seite des Berges liegt.